Einheit 14. Zwischenstopp. Teil 1. Übung 1a. Hören Sie den Text. Wie viele Sprachen spricht man in Europa? Kreuzen Sie an. Sprachen in Europa und der Welt. In Europa spricht man über 50 verschiedene Sprachen. Französisch ist die Muttersprache von mehr als 80 Millionen Menschen. Russisch sprechen weltweit mehr als 180 Millionen Menschen. Englisch fast 340 Millionen und Spanisch über 360 Millionen Menschen. Deutsch ist in Europa eine der 5 wichtigsten Sprachen. Für fast 92 Millionen Menschen ist Deutsch die Muttersprache.